Kanzlerin noch fragen, gefallen lassen müssen, weshalb sie gerade Christian Wulff ins Amt haben wollte als Bundespräsident. Das war der ARD-Presseclub in SWR Konta. Gleich ist es 22 Uhr, dann bringen Sie die Nachrichten auf den Stand der Dinge. Berlin. Die SPD hat Bundeskanzlerin Merkel angeboten, gemeinsam nach einem Nachfolger zu suchen, falls Bundespräsident Wulff zurücktritt.